dass mich die Menschen preisen und für dies weltberühmte Haus nie böse, sondern gülden heißen. Komm, schütt auf sie den Strom des Segens aus. Ja, sei durch mich dem teuersten Leopold zu vieler tausend Wohl und Lust, die unter seiner Gnade wohnen, bis in ein graues Alter hold. Erquicke seine Götterbrust, lass den durchlauchtigsten Personen, die du zu deinem Ruhm ersehn, auf die bisher dein Gnadenlicht geschienen, nur im vollkommenen Wohlergehen die schönste Zeit noch viele Jahre dienen. Erneuere, Herr, bei jeder Jahreszeit an ihnen deine Güte und Treu. Des Höchsten Huld wird allen Morgen neu. Es will sein Schutz, sein Geist in Sonderheit auf solchen Fürsten schweben, die in dem Lebensfürsten.